Nach vielen Jahren jetzt ein Comeback. Vater Abraham und die Stümpfe. Mit Schlaubi Stumpf, Stumpfine und dem Flötenstumpf. Jetzt noch stümpfer als ein Löffel oder jede Nachmittagstalkshow. Jede Gerichtsshow. Daran haben wir alle Freude. Oder der neueste Film von Til Schweiger. Überall erhältlich, bloß nicht im Handel.